Heute senden wir von einem Balkon. Aber René, wir brauchen doch nicht auf dem Balkon sein. Es ist doch so viel los in Berlin in den nächsten Wochen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom meisten Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan. Tja, und während die einen den Pokalsieger feierten, tanzten die anderen beim Karneval der Kulturen durch Kreuzberg. Berlin hat am vergangenen Wochenende absolut alles gegeben. Und wir legen heute direkt nach, oder? Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Jawohl. Heute zur 191. Folge an diesem wunderschönen 27. Mai 2026. Ja. Und apropos draußen, Stefan? Ja, wir sind draußen seit langem mal wieder. Du konntest dich gar nicht halten heute, ne? Wie? Ja, dass du standst ja schon auf dem Gas, dass nicht mal Platz für meine Begrüßung war. Mein Chef kann es bezeugen, dass ich gearbeitet habe. Ach so. Nein, das war eine spontane Idee. René ist wie immer in unseren Konferenzraum. Ach so, du meinst mit draußen, dass wir jetzt hier im Freien sitzen, auf der Dachterrasse? Ja. Aber was hast du gedacht? Auf dem Holodeck. Nee, du wolltest darauf hinführen, dass wir ja nicht nur draußen sind, sondern eigentlich auch an einem sehr chilligen Ort. Richtig. Und die Vögel zwitschern, der Stadtlärm ist. Welche Vögel? Hörst du das nicht? Nee, ich höre keine Vögel. Ich hab nachts immer so einen Vogel, also der ist so richtig laut im Moment hier. Kennst du, ne? Ja, es wird eine Nachtigall sein. Ja, vielleicht heißt die ja so, deswegen. Ja. Ja, ja, wir sind es wieder, Folge 191, René hat es gesagt. Wir sind wieder am Hackischen Markt, bei mir im Büro auf der Terrasse, chillen ein bisschen und heute müssen wir auch wieder Marc entschuldigen. Er hat zu tun. Völlig vergessen, weil dir die... Hast du Marc vergessen? Nee, ich hatte nur deinen Drang, das draußen hier zu beschreiben. Ach so, okay. Hat meinen Drang, Marc zu beschreiben, quasi... Marc arbeitet fleißig. Zunichte gemacht. Marc ist fleißig. Und das wollen wir unterstützen und deswegen kein blauer Brief diesmal. Genau, alles entschuldigt. Ja, wir hoffen, dein Projekt kommt voran und hoffentlich bist du beim nächsten Mal wieder dabei. Aber das sieht gut aus nach jetzigem Stand. Ah ja. Na? Ja, René, es ist Sommer, das Wetter ist geil. Es ist Ende Mai schon. Ist das schon Sommer? Nee, ist noch Frühling. Ich wollte schon sagen, der Sommer, der hat im Juni erst. Genau, knapp einen Monat noch, ein paar Wochen. Wie läuft's, wie geht's, wie steht's? Ja, ich bin mit der Straßenbahn hergekommen. Sehr gut. Gleich mal die Gefahrenbremsung der Straßenbahn miterlebt. Wieso? Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich hatte das Gefühl, irgendwas lag auf den Gleisen, weil der Straßenbahnfahrer kam aus seinem Kabuff, hat sich freundlicherweise erkundigt, ob alles fein ist. Okay, hat scharf gebremst. Und ist dann mit Schaufel und Feger aus der Bahn ausgestiegen. Ich habe nicht gesehen, was er gemacht hat. Okay. Selbst so weit hinten. Mit Schaufel? Ja. Okay, habe ich ja noch nie gehört. Und dann ging es mit der M5 vorbei am Mont-Bijou-Park. Ja, der stinkt wie eine Frittenbude. Der Mont-Bijou-Park? Ja, also echt? Das ist, der qualmt auch wie eine Frittenbude. Okay. Ja, da wird ordentlich gegrillt oder was auch immer und zwei Stationen kann weiter riechst du das immer noch. Okay, na, das ist ja hier in der Nähe und wir sind in der Mittagspause manchmal auch, gehen wir... halt über den Hackischen Markt, kaufen uns was zu essen und setzen uns dann irgendwie ans Wasser. Und da geht es eigentlich von den Gerüchen. Aber du kannst vom Mont-Bijou-Park. Na, ist, also wir gehen nicht, Namen, nicht Mont-Bijou, ist ja französisch. Mont-Bijou-Park. Ja. Kannst du am Wasser sitzen? Nee, da nicht. Naja. Also wir gehen ja eher Richtung Spree dann, Richtung über den Hackischen Markt, unter der S-Bahn-Brücke durch und auf der Seite. Ah, ja. Und das hat, merkt man schon, ist deutlich voller geworden und man hat wenig Schattenplätze. Das fällt auch auf. Ja, das war ich gerade so entsetzt. Ich bin am Litfaßplatz vorbeigekommen, wie immer, wenn ich zu dir komme. Mhm. Also erstmal, dass der durch die Bauablagerung da nicht sehr ansprechend aussieht, ja, ist mir auch zum ersten Mal so aufgefallen, wie zu betoniert das Ding ist. Nicht alles, was Platz heißt, muss doch auch aus Beton sein. Ja, die bauen da ordentlich fleißig. Da, wo auch früher dieser Weber-Grill-Laden drin war. Ach so, weiß ich gar nicht. Also nicht direkt am Litfaßplatz, sondern in dem Gebäude daneben. Ja. Da ist ja Baustelle pur. Also Wer weiß, was die da alles umbauen. Bestimmt für Gewerbetreibende oder so. Ja. Na. Aber ja, so ist das. Was hast du denn Schönes erlebt in den letzten 2 Wochen? Jetzt kommen coole Erlebnisse, hoffe ich. Ich war ja in Westdeutschland. Sagt man das noch? Du warst drüben. Nein, ich war in Osnabrück gewesen. Ging natürlich wie immer die Strecke vorbei an, wie heißt diese Grenzstelle da? Helmstedt. Helmstedt, okay. Ja. Ist ja noch als solche zu erkennen. Mhm. Genau, nee, wir waren ja Gott sei Dank auch dem Strom entgegen über Pfingsten in Osnabrück. Okay. Das ist immer so eine 4-stündige Autofahrt. Ja, aber 4 Stunden geht ja eigentlich noch. Naja, gibt Schnelleres, ne? Und ja, es war erlebnisreich. Also 2 Highlights waren gewesen. Einmal der Besuch bei Ems Flower. Ems Flower? Ja. Was ist das? Das ist ein, wie soll man sagen, ein Gärtnereiunternehmen in Emsbüren, was Nähe der holländischen Grenze ist. Okay. Und die sind so, das ist so Karls-Erdbeer-Hof-Style, also das ist eine Firma, die dort produziert und gleichzeitig aber auch Besucherverkehr. So ein Erlebnishof. Zulässt. Genau, Hof ist jetzt vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, weil es ist halt so ein Blumendings und Pflanzen wachsen eben in Hallen. Genau. Ja. Und ja, da waren wir gewesen, war sehr interessant. Schmetterlinge, moderne Tomatenanbauanlagen, die durch Hummeln bestäubt werden. Okay. Haben so eine eigene Hummelkolonie gehabt, ja, die man sich da auch angucken konnte. Ja, und dann eben wie so ein Produktionsbetrieb von Pflanzen läuft, so viel sehr, sehr automatisiert. Also das in den Hallen fahren so eine Wägen mit Anhängern rum, die wo keiner mehr drauf sitzt. Okay, alles die haben, robotermäßig. Du siehst nur da durch diese große Halle irgendwie so Riesenketten an Anhängern durch die Gegend fahren, anhalten, dann fährt ein anderer vorbei. Mhm. Sehr, sehr interessant. Und Roboter, die irgendwie so Stecklinge nehmen vom Fließband, ja, und die dann in Erdtöpfe reinstöpfen. Und so wird das dann teilweise verkauft oder eben es gibt ja Leute, die wollen größere als kleine Pflanzen kaufen, dann eben in verschiedenen Wachstumsstufen wird das da zusammengestellt. Okay. Und das ist so krass, da arbeiten an so einer automatischen Anlage, also es gibt verschiedene, welche ohne Menschen und an anderen 2 bis 3 Leute. Und die produzieren in einer Stunde Tausende, Zehntausende Pflanzen. Oh, krass. Ja. Das kannst du wahrscheinlich händisch nicht in der Menge. Nee. Und dann stehen halt Leute dabei, die der Maschine nacharbeiten, ne? Also irgendwie ist es so ein bisschen sinnbildlich auch für unser KI-Thema. Aber auch man dort muss sagen, das ist halt schon ein paar Jahre älter, das ganze Ding, ne? Ja, gut, aber auch da schreitet ja die Modernisierung voran in diesem Gewerbe. Ja, aber man hat es immer nicht so auf dem Schirm, weil ja auch Autobau oder so, diese Maschinen gibt es ja schon ewig. Ja, na klar. Also ne, Automatisierung. Große Werkshallen. War schon vor KI da. Das stimmt, ja. Aber ja, KI ist dann wahrscheinlich nochmal eine Nummer anders. Ja. Und jetzt war ich überrascht, dass da viel in Holländisch beschriftet war. Ja, ist ja Richtung holländischer Grenze, hast du ja gesagt. Genau, aber es hat sogar noch einen anderen Ursprung. Okay. Es war nämlich jetzt ist es eine GmbH, also ein deutsches Unternehmen. Es war eine holländische Gärtnerei gewesen ursprünglich. Okay. Und die sind irgendwie so 2003, hatte ich gelesen, sind die nach Emsbüren umgezogen und haben angefangen dort zu bauen. Und 2006 war dann wohl die Eröffnung und Namensänderung. Ja, und das ist ganz interessant. Das läuft da durch, gibt viel zu sehen, kostet 14 Euro Eintritt. Klingt erstmal ordentlich, aber also die haben da tausende von Schmetterlingen, wo du durchlaufen kannst. Du hast ein Streichelzoo und es ist auch eben super informativ, kannst dort essen. Ja. Ja. Und 100 Meter entfernt ist dann das Gartencenter. Ja. Gefühlt ist das nochmal 3-mal so groß. Und da kannst du dann alles, was du vorher gesehen hast, dann auch erwerben. Ja, aber ist auch spannend und wahrscheinlich immer viel los, weil Pflanzen, gerade jetzt im Frühjahr, ne, die Leute jagen das ja. Ja, ist dann, du hast ja dieses Pflanzendeko-Thema, also es sieht innen drin, sieht es nachher aus wie ein Obi oder so, ne? Ja. Also sehr pflanzenlastig dann aber. Ja. Und Emsflower ist wohl Europas größter Produzent für Beet- und Gemüsepflanzen. Okay. Also Salate machen die auch, ne? Tomaten habe ich schon gesagt, Paprika, Auberginen, ne? Ja, und wenn ich mich nicht verguckt habe, sind das 500 Millionen Blumen, die die jährlich ausliefern. 500 Millionen? Ja. Krass. Gibt es vergleichbare Anbieter? Nee, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Also, mir war nicht mehr der bekannt, obwohl es der größte in Europa ist. Ja, ja, na, 500, gut. Mehr als 500 Beschäftigte. Das ist eine Riesenfirma, ja? Ja, ist ein, ja. Cool, und das nur jetzt für den deutschen Markt, ne? Ja, also, nee, warte mal, da stand doch irgendwie, die haben irgendwas mit Äthiopien am Hut. Ich weiß nicht, ob die doch von da Blumen beziehen oder die dahin schicken. Das weiß ich nicht. Aber die wichtigste Frage, ihr habt euer Auto vollgepackt. Das Problem war, ihr wart schon drin im Auto und war kein Platz mehr. Also wir sind mit leichtem Gepäck gereist, aufgrund der Temperaturen und der kurzen Dauer, wir waren jetzt nur über Pfingsten da, ja. Und hatten dann so im Kofferraum gesagt, wir haben ein relativ kleines Auto, da standen ein paar Sachen im Kofferraum, haben gesagt, okay, komm, lass drin, für die paar Sachen, das passt schon. Und jetzt ergab sich dann in Osnabrück die Situation, einen ausrangierten Fernseher mitzunehmen. Auch noch, dann war das Auto noch voller. Und da dachte ich schon, okay, so ein, weißt du, ein Meter breit, dachte ich, der passt im Leben nicht in den Kofferraum. Wir sind mit vollem Kofferraum gekommen. Er passte haargenau ins Auto in den Kofferraum, hinter die Sitzbank. Okay. Und wir nahmen dann auch noch mit eine Heißluftfritteuse. Auch noch? Auch noch, ja. Für den Flohmarkt hier, oder? Und, ja, und Blumen, also Blumen nicht, also Zimmerpflanzen. Also ein paar Blumen haben schon noch reingepasst. Es war erstaunlich. Also wir sind ja sehr voll losgefahren und wir sind noch voller zurückgekommen, aber es hat alles gepasst. Okay, und das Auto hat hinten ein bisschen geschliffen auf der Straße. das habe ich nicht gesehen, aber okay. Ich habe mich über das Geräusch gewundert. Ja, nein. Die Funken. Nee. Die geflogen. Hat alles super geklappt. Na, das doch nicht. Habt ihr auch eine gute Fahrerin? Ja, genau. Ne? Also. Einziger Nachteil auf der Rückfahrt, 4 Stunden, wir sind um die Mittagszeit gefahren. Und wo alle jetzt, gefahren? Pass auf, jetzt machen wir ein kleines Geografiespiel. Ja. Von wo kommt die Sonne? Oh Gott. Hättest du das nicht vorher mich fragen müssen? Nee, mittags, wo steht die anders? Warte okay, mal. Dann möchte ich es anders formulieren. Wo steht die Sonne mittags? Das ist viel einfacher. Ich versuch's mal so, im Osten geht doch die Sonne auf. Ja, Land der aufgehenden Sonne. Richtig. China. Und im Westen geht sie unter. Genau. Ja. Und wo ist am Tage ist er im Süden? Genau, also mittags rum ist sie im Süden. Richtig. Und wenn du jetzt von Westen nach Osten fährst, wer hat dann die Sonne auf seiner Seite? Ach so, ja, ich verstehe, das ist wie im Zug, ne? Wenn du auf der falschen Seite sitzt. Ja. Ich habe also 4 Stunden, das Auto hätte ich gern gesehen. Es scheint hochmotorisiert oder ein Motorrad. Ja, irgend sowas. Ja, nee, also ich habe 4 Stunden in der Sonne gesessen. Ja, deswegen siehst du aus wie Phantom der Oper. Nee. Ja, ich konnte nach der Fahrt meinen Namen nur noch klatschen. Ja, sowas kenne ich auch. Das ist mir mal in einem Reisebus passiert, der so schön große Scheiben hat und dann sitzt der komplett in der Sonne. Es ist wie, keine Ahnung, es ist wie schlimmer als Solarium, ne? Es ist wie Gewächshaus. Tja. Hätte ja zum Thema gepasst. Also den Pflanzen ging es gut da hinten im Kofferraum. Perfekt, die sind größer geworden in der Vielleicht Zeit. Hätte ich mit denen tauschen sollen. Hättest du dich auch da hinten. Hätte mich zwischen den Fernseher gelegt und die gute Luft wäre gewesen wahrscheinlich. Ja. Ja. Ja, aber du hast es überstanden, Pfingsten war cool und ja. Gestern war ja noch schulfrei ja. Für Berlin und Brandenburg, ich glaube auch in anderen Bundesländern teilweise. Das hat auch dazu geführt, dass die Rückfahrt relativ entspannt war, weil wir am Montag schon gefahren sind. Mhm. Und in beiden Fällen tatsächlich auch gegen den Strom, also gegen den Stau. Ja, gegen die Hauptverkehrsrichtung. Ja. Ja. Aber cool. Die hat sich gedreht in den paar Tagen. Ah. Ja, das ist halt so. Wenn man dahin fährt, wo eh niemand hin will, dann ist das so. Ja. Ja. Bevor ich noch ein anderes Thema aus den paar Wochen erzähle, was denn bei dir irgendwas Aufregendes? Bei mir irgendwas Aufregendes? Also an Pfingsten eher nicht, aber davor die Woche war einiges los. Mhm. Wir sind ja hier bei mir in der Firma. Wir haben beim Berliner Firmenlauf mitgemacht. Ach Mensch, der war ja richtig. Das war echt cool. Am Mittwoch, erst hat es ein bisschen geregnet. Wollten wir schon alle absagen. Ja, das war ein sehr regnerischer Tag, ich erinnere mich. Wir sind aber zum Lauf, also wir sind 20 Uhr gestartet und da hat es dann aufgehört. Und die Strecke war auch relativ schnell trocken. Und es war ein cooles Event. Wir waren 8 Läufer diesmal. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Und 3 Leute, die angefeuert haben an der Strecke. Beziehungsweise haben die Leute ja die Aufgabe, die Taschen zu tragen. So, von den das ist Läufern. Ja noch ein ausgewogenes Verhältnis. Wenn es andersrum ist, ist das ein bisschen komisch. Ja, das wäre blöd, ne? Zuschauer, drei Läufer, na, egal. Genau. Alle feuern den Chef an. Genau. Genau, und an der Stelle mal ein Grüße an unseren Manuel, der 24 Minuten 30 gelaufen ist. Für wie viele Kilometer? 4,8 Kilometer waren es diesmal. Die Strecke war ein bisschen kürzer. Mhm. Letztes Jahr 5,5, diesmal 4,8. Mhm. Die haben irgendwie so einen Bogen weggelassen, haben wir gesagt. Na. Und war ein cooles Event und dadurch, dass wir sozusagen das letzte Startfenster hatten, war es danach auch recht leer, also nicht so überfüllt und das war anders im Vergleich zum letzten Jahr. Wann war der Lauf dann durch? Na, die letzten sind, glaube ich, so 45 Minuten gelaufen. Nicht meine Uhrzeit technisch? Ach so. Das war ja nach Feierabend, ne? Genau, richtig. Na, 20 Uhr war Startfenster. So wir ein haben arbeitgeberfreundlicher Firmenlauf. Ja, das stört ja nicht. Ja. Ne? Und genau, ja, wir waren, ich glaube, 9:30 abends haben wir uns so getrennt, so ein bisschen. Ja. Danach halt noch ein bisschen gequatscht, Getränk zu sich genommen. Ja, muss man ja dazu sagen, 9:30 ist ja 21:30. 21:30 ist ja noch hell. Nein, genau, das wollte ich nämlich sagen. Das ist ja gar nicht mehr spürbar, 21:30. Nee, das geht mir aber auch so, ne? Manchmal bin ich so abends und denke, oh, ist ja noch so hell und dann gucke ich auf die Uhr, oh. Kann ja gar nicht sein, irgendwie. Der Sonnenuntergang liegt aktuell tatsächlich auch bei 21:30. Genau, und, ne, müsste so sein. Er geht ja bis 22 Uhr und man darf ja nicht vergessen, nach dem Sonnenuntergang kommt ja noch die Dämmerung. Ja. Und auch die ist ja noch taghell. Richtig. Nee, das ist schon, also jetzt gerade richtig gut und deswegen liebe ich das auch von der Zeitverschiebung her, ist es perfekt von der Zeitumstellung. Die perfekte Zeit. Schön lange hell und auch sehr früh hell, muss man auch sagen. Ne? Genau, beim Firmenlauf insgesamt waren knapp 1000 Firmen dabei. Und ich finde es ja immer spannend, so zu gucken, was haben die anderen so für Shirts an. Ne? Wir haben ja auch Shirts designt. Und welche Firmen laufen da mit? Teilweise auch alte Arbeitgeber, ehemalige Arbeitgeber. Ach, wirklich? Manchmal sieht man den einen oder anderen. Und Teilnehmerzahl waren 20.000 ungefähr. Die also, gelaufen sind? Ja. Boah, das ist viel, ja. Das ist wirklich viel. Ne? Weißt du, verteilt auf wie viele Starts? Nee, ich glaube, die haben 18, 19, 20 Uhr. Und dann gibt es ja noch Skater und also gibt es ja verschiedene Arten von Laufen. Ne? Ja. So, sorry, ich habe ein kleines Ja, ich habe gerade was er nicht macht. Ich habe ein Rauschproblem. Das liegt wahrscheinlich an der Stahlwand, vor der wir hier sitzen. Meinst du? Aber die Technik wird es richten. Ich hoffe es. Ja. Ich hoffe es. Ne? Ich wollte nur kurz nochmal korrigieren. Also aktuell, also heute am 27. Mai, liegt der Sonnenuntergang bei 21.11 Uhr. Oh. Und der Sonnenaufgang. Eine halbe Stunde dann, ne? Wie? Nein, eine halbe Stunde geht die dann unter? Ja, das weiß ich nicht, wie lange. Also, nee, da ist die Sonne untergegangen. Achso, dann ist schon. Und dann hast du Dämmerung noch. Okay. Ja. Und Sonnenaufgang ist um 4.55 Uhr. Das ist ganz schön früh. Da geht die Sonne quasi, also da scheint sie. Hm. Und auch da haben wir ja davor, ich weiß nicht, wie das Gegenteil von Dämmerung heißt, aber auch da ist es ja schon hell. Ja. Ja. Also kurze Nächte auf jeden Fall. Im Sommer. Wie kurze immer. Nächte. Na. Ja, was lag denn noch an? Ich kann noch was erzählen. Und zwar war ich mal wieder in den Wühlmäusen. Mega gut. Warte, das nehmen wir jetzt kurz als Cliffhanger. Ja. Weil das ist gut, dass du es erzählst. Ah ja. Möchte schon mal spoilern. Es lohnt sich dran zu bleiben, bis Stefan seinen Part hat. Achso, okay. Sonst könnt ihr jetzt eine halbe Stunde skippen? Nee. ich fasse mich kurz. Ja, jetzt musst du wieder. Ich fasse mich kurz. Noch was aus Osnabrück zu berichten. Ich war, nicht nur aus Osnabrück. Ich war jetzt des Öfteren, also genau zweimal innerhalb der letzten zwei, drei Wochen beim All-You-Can-Eat-Buffet. Ah ja, okay. Finde ich eigentlich immer sehr erquickend, also so asiatisches oder mongolisches Buffet, wie sie mal gerne genannt wird. Lange nicht mehr gemacht, ja. Ist ja bei dir in der Ecke in der Eastside. Nee, wie heißt es denn? Eastgate. Le Prom. Ja. Le Prom, Eastgate. Da war ich lange nicht mehr, oder beziehungsweise noch gar nicht dort bei dem. Wir waren immer am Ostkreuz im Victoria Center. Ach, da ist auch eins? Da ist auch so ein. Weißt du, was das kostet da? Das ist schon lange her. Okay, das waren, glaube ich, mal 20 Euro. Ja, die Preise sind jetzt bei 25 bis 30 Euro. Ich gehe auch davon aus, ja. Also ich war, in Osnabrück gehen wir so einmal im Jahr, wenn wir da sind, in den Gourmet-Tempel. Okay. Und so die ersten Jahre war es immer richtig voll da, also an Leuten und aufs Buffet richtig, richtig fett, ne? Ja. Das Schöne da ist, dass du All You Can Drink mit drin hast. Getränke, das ist gut. Was sehr geil ist. Ja. Also Rotwein, Bier, ne, um jetzt nur mal die Alkoholiker zu nennen, und den restlichen Standard. Also es sieht aus wie so ein Späti da, die Kühlschränke, Slush-Eis, ne? Also das ist wirklich. Das ist nicht oft so, ne? Dass Getränke da mit drin sind. Also das habe ich ehrlich gesagt, kenne ich auch gar keinen anderen. Ich habe gehört, in Gotha soll es noch einen geben, der es auch hat. Ja, und dieses Jahr war dann doch ein bisschen dünner vom Buffet. Mhm. Also man muss dazu sagen, es war von allem was da, und ist ja auch immer so ein kleiner Spagat, ne? Also viel Essen produzieren und dann kommt nicht alles, wird nicht alles gegessen, dann haust das weg. Also deswegen, also ich bin mittlerweile auch nicht mehr so, dass ich da so, also eigentlich alles essen kann. Ich bin nicht der große Vielesser mehr. Na, siehst du, also ja, ich finde es auch immer schwierig, aber ich finde gut, dass du von allem was probieren kannst. Ja, für sowas ist es toll. Vom Preis her muss man ganz ehrlich sagen, also die 30 Euro oder 25 Euro, die jetzt in Berlin ohne Getränke bezahlt, dann bist du auch bei 30 Euro mit Getränken, die, also es heißt All You Can Eat, aber du wirst für diese 30 Euro nicht essen. Ja. Ne, à la carte kommst du da, glaube ich, ein kleines bisschen günstiger. Aber der Nachteil ist eben. Du musst das nehmen, was auf der Karte ist. Ja, richtig. Du kannst halt da nicht so gut mischen. Und deswegen mag ich das, wenn man das gelegentlich mal macht. Ja, aber ist natürlich klar, für einen selber ist ein Verlustgeschäft, aber wenn man das so einkalkuliert, ich finde es immer, okay. Ist immer ein schönes Erlebnis. Also gerade, weil wir das dann mit der Familie zusammen machen. Hm. Was ist los, Stefan? Hast du was entdeckt? Ja, da oben sind Vögel. Zack. Deswegen weg. Zwei hässliche Tauben. Ja. In Berlin wollte ich nur, du sagst Ostkreuz, das soll ich mir noch angucken. Ja. Im Süden von Berlin ist in Lichterfelde Royal Garden. Ja. Ah ja, das okay. Das ist so unser Stammling. Und ich sehe es halt immer ein bisschen auch als Event dann. Natürlich, ist ja auch nett zusammensitzen und ein bisschen was machen. Mir fällt da direkt dann das Thema Brunchen ein. Ja. War ich auch ewig nicht mehr, muss ich sagen. Und das da bin ich auch gespannt, wie sich da Preise entwickeln mittlerweile. Ja. Weil es ist ja ähnlich. Du kannst so viel gar nicht essen eigentlich, ne? Ja. Ja. Aber warst du auch lange nicht? Nee. Nee. Ist also das überhaupt wirklich noch sehr, ja, ich überlege gerade. Also ich war mal bei so einem Frühstücksbrunch irgendwo in Friedrichshain. Hm. Das ist ja auch eine Gastronomie neben der nächsten. Ja. Aber ich habe keine Erinnerung mehr, was da so auf dem Buffet stand. Ja, nee, also ich glaube, ich war öfter All You Can Eat abends als morgens brunchen. Ja, ist ja aber auch in Ordnung. Weil Brunch, finde ich, macht man auch eher so zu Hause. Also richtet man so selber aus. Na, aber auch Sonntagmorgen oder so. Ja, ja, irgendwo hingehen und brunchen, ja, keine Ahnung. Haben man früher gemacht. Ja, ist, glaube ich, nicht mehr ganz so angesagt. Ich weiß nicht, ob es an Anbietern mangelt. Ja, ist, glaube ich, nicht mehr so verbreitet wie früher, ja. Das glaube ich schon. Aber so ein paar gibt es noch. Also Friedrichshagen ist immer ein gutes Stichwort, ne? Ja, das ist ja JWD. Kommt drauf an, wo du wohnst. Ne, für alle, die nicht in Friedrichshagen wohnen. Ja, okay, das stimmt. Das stimmt. Auf jeden Fall. Für die Nicht-Berliner, ja. Ganz weit draußen, JWD. Richtig. Das war auf jeden Fall, war das ein Highlight. Und was jetzt, was mir jetzt auch neu war bei den letzten Malen beim All You Can Eat ist, der Hinweis auf, dass du bezahlen musst, wenn du was übrig lässt. In Osnabrück waren es pro Teller 5 Euro und im Royal Garden in Lichterfelde waren es pro 100 Gramm 3 Euro, glaube ich. Aber was heißt das? Musst du Strafe zahlen. Na, aber dann nehme ich es doch mit oder pack's ein. Mitnehmen. Du kannst ja kein Essen mitnehmen beim All You Can Eat. Heißt ja nicht All You Can Einpack. Naja, aber du kannst nichts mitnehmen. Ja, dann nehme ich mir doch in Maßen. So natürlich, dass, ja, aber es gibt offenbar Leute, die es nicht machen, weswegen es notwendig ist, so einen Hinweis zu geben. Echt, ja? Ja. Würde ich dann auf den Nachbarteller packen? Du, ich hatte so eine Angst, dass sie mir was berechnen. Ich habe den Teller abgeleckt. Ja, siehst du, da kommt wieder der Schisser raus, ne? Der kleine René hier. Ja. Nee, genau, also ich weiß nicht, aber so prinzipiell, ich habe da unterschiedliche Meinungen zu All You Can Eat. Für dich fein oder sagst du, nee, Na, wie gesagt, also Lebensmittelverschwendung. Nee, das nicht, weil es gibt, glaube ich, eine Daseinsberechtigung, weil die Zielgruppe ist ja auf jeden Fall da. Ja. Leute, die gern und viel essen. Ja. Und selbst die da hingehen und nicht so viel essen, ist auch in Ordnung. Wie stehst du zu All Inclusive? Das ist dem All You, das ist ja verwandt mit All You Can Eat. Also dann wechseln wir die Branche, gehen zu Reisen. Ja. Nee, ist ja, also wir bleiben weiter im gastronomischen Bereich. Ach so? Nee, All Inclusive heißt ja, du hast ja, alles Essen ja, umsonst, ist ja auch wieder Essen, mit ja. drin. So aber kenne ich nur aus Reisen, von ja. Reisen. Hast du natürlich. Schon mal gemacht, All Inclusive? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Wir haben meistens Halbpension gemacht, also Frühstück im Hotel und dann Selbstversorgung. Ne? Das ist ja Halbpension, glaube ich, oder? Naja. Das, nee, heißt das nicht so? Halbpension ist ja nochmal was anderes. Wie definiert sich nochmal Halbpension? Halbpension, also Vollpension ist Frühstück, Mittag, Abendessen. Ja. Halbpension ist Frühstück, Mittag. Und Abendbrot? Nee. Nee. Frühstück und Abendbrot ist Halbpension, ich glaube so. Okay. Und dann hast du noch Bed and Breakfast, das ist nur Frühstück. Okay, Übernachtung mit Frühstück. Genau. Okay, nee, dann haben wir, also Halbpension war es, glaube ich, meistens. Ja, ich habe vor 2 Jahren das erste Mal gemacht, All Inclusive. Hm? Hat ja auch so ein bisschen so ein... Man sieht's, ja. Ja, genau das, was man da behauptet. Ja. Ist auch ein bisschen so verrufen, auch wegen Lebensmittelverschwendung und sowas. Und, ich muss aber sagen, ich habe es als sehr entspannt empfunden. Hm. Und auch da ist fraglich, ob sich das nachher im Preis wirklich so rechnet. Und die Puristen würden sagen, wenn du im Ausland bist, dann gehst du doch dort, oder nicht nur im Ausland, wenn du im Urlaub bist, dann gehst du dort in die Lokalitäten vor Ort. Ja. Ja. Ich erinnere mich an den Podcast mit Meral. Na? Ja, hat sie was gesagt zum Thema? Nee, da hatten wir ja auch das Thema in dem Quiz Frühstück im Hotel oder außerhalb. Und da ging es ja auch darum, die Örtlichkeiten ausprobieren. Na? Ja, kommt immer auf die Situation an. Aber ich sage dir ganz ehrlich, im Sommerurlaub, ich möchte eigentlich entspannen und relaxen und will mich da nicht... Ich liebe das ja auch, wenn ich irgendwo im Hotel bin, dann morgens weißt, anziehen. Bevor du da irgendwas suchst oder so... Ja. Genau, in die Hotelbar, in den Frühstücksraum und erstmal genießen. Ne? Ne? Ja. Auch wenn das natürlich auch schon mittlerweile Preise hat, wo man sagt, naja, ist es das wert eigentlich? Ne? Aber ich genieße das einfach. Hast du den Sommerurlaub schon geplant? Nee. Ist Sommerwald? Ja. Oder bist du nicht so ein Urlaubsmensch? Nee, ich muss mal Urlaub nehmen, glaube ich. Ich wurde schon angezählt. Ah, okay. Jetzt schon? Ich bin aber nicht der Top-Mitarbeiter, der die meisten Urlaubstage noch hat. Ja. Aber Urlaub in Deutschland oder im Ausland? Nee, Deutschland. Ja? Denke ich, wenn. Ich fahre selten ins Ausland, ja. Ja. Na. Aber mal gucken, was passiert. Na? Ja, also so viel zum Thema All Inclusive. Erzähl mal hier von deinem Wühlmäusen. Von den Wühlmäusen. Ich habe dir ja auch was geschickt, denn der kommt ja aus Osnabrück. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja? Sag mal seinen Namen, wie heißt er denn? Genau, Sven Benzmann heißt er. Und wer den nicht kennt, das ist derjenige, der auf der Bühne immer Witze singt. Genau. Ne? Also daher kenne ich den und ich habe dann zufällig gesehen, ach Mensch, der ist in Berlin, dann hole ich mir doch mal Karten. Und es war wieder ein volles Erlebnis. Wir waren zu sechst in den Wühlmäusen am Sonntagabend und das war zum ersten Mal auch einer, der, ich glaube, 6-mal angefangen hat zu sagen, das ist jetzt die letzte Nummer. Ja. Und wir dachten schon, oh, schon zu Ende. Und dann am Ende sind wir so spät rausgekommen, das war echt schön. Also wieso hat er eine Zugabe gegeben? Der hat mehrere Zugaben gegeben. Das war echt gut, ja. Also für die, die sich nicht vorstellen können, wie sich das anhört, ich mach mal ein Beispiel. Ah ja. Wie nennt man. Nee. Wie macht der? Warte, der singt das. Warte. Wie nennt man einen Spanier ohne Auto? Ach so, ja, okay. Carlos. Naja, der singt es noch besser. Ne? Und der hat ja immer seinen Kumpel am Klavier mit dabei. Richtig, das hat gefehlt, Stefan. Gutes Duo. Nur wenn du nicht Klavier spielen kannst, hat das jetzt nicht so geklungen, wie es sollte. Richtig. Und er hat immer einen Beutel dabei. Ja, wo immer Witze rausgezogen werden. Okay, wie kommen die Witze da rein? Ja, hat er entweder da drin. Ach so. Der hat jetzt auch Merch, wo du so einen Beutel kaufen kannst und da sind ja auch Witze drin. Hat er gut platziert. Ja. Ich hatte nämlich, ich bin auf Instagram über ihn gestolpert und muss das sagen, das sind die wenigen Videos, die ich mir da noch zu Ende angucke. Es ist echt lustig. Weil es sehr unterhaltsam ist, ja. Und der hat ja da hatte ich mich nämlich gefragt, ob das ein interaktives Programm ist, wo Leute die Witze einreichen können. Weil er lacht ja über die Witze auch. Ja. Ich würde fast sagen, er kennt sie teilweise gar nicht. Ja, und der hat auch in den Programm hat er auch teilweise exklusive Witze, wo er auch sagt, die gibt's nicht bei Insta oder sonst wo, ne? Oder irgendwelche Nummern, die er singt ja auch viele Lieder. Er hat zum Beispiel einen Programmpunkt, wo er Disney-Songs sozusagen in Alltagssongs verpackt. Das habe ich auch gesehen, ja. Das war echt gut, ne? Und da war zum Beispiel ein Song, der ist mir im Gedächtnis geblieben, Ich muss groß. Ich muss groß. Das kennt man ja von der Eisprinzessin, ne? Genau. Also wirklich gut gemacht und sehr, sehr unterhaltsam, sehr lustig. Und er aber bindet auch das Publikum mit ein. Wie ist es so? Moderiert er die Senden? Also moderiert ja, er da? Komplett. Also ja, das ist schon klar, aber weil wenn man die Insta-Videos sieht, da ballert er einen Flachwitz nach dem nächsten naja, raus. Das ist ja immer nur ein Ausschnitt. Oder ist schon so, dass er so mit den Leuten auch spricht. Ja, absolut. Und dann legt er einfach los, macht ein paar Witze, quatscht dann wieder. Genau, er unterhält die Leute zwischendurch, erklärt ein bisschen was und ja. Ah ja. Also, und wie lange ging das Programm? Mit Pause 2 Stunden 45 Minuten. Das hat zwei das Stunden gelacht mindestens. Es war wirklich gut, ja. War wirklich gut. Und oftmals auch Witze natürlich unter der Gürtellinie. Ne? Ja, ich habe tatsächlich in meinem Handy, ich bin ja so ein Screenshot-Mensch, ja, ne, der dann an witzigen Stellen oder an interessanten Stellen für später mal Screenshot macht. Okay. Und ich habe einige Screenshots von ihm. Ja, das Blöde ist halt immer nur, da steht dann nur eine Textzeile. Ja. Und dann versuche ich mich anhand dieser einen Textzeile so, an immer an den kompletten zu Witz zu erinnern. Und das waren so viele Witze, leider ich kann die alle gar nicht mehr wiedergeben. Ne? Also. Ja, Witze haben eine kurze Halbwertszeit. Ne? Also die hörst du, lachst dich tot, sagst du, den merke ich mir. Und dann ist er schon weg. Kriege ich noch irgendeinen zusammen? Du kannst ja mal überlegen, während ich den Vergleich bringe. Das ist nämlich ähnlich wie bei Kinofilmen. Wenn vorne die Trailer kommen, dann sitzt man immer da und sagt, oh, den Film muss man unbedingt gucken. Mhm. Und geht aus dem Kino raus und passiert. Es sei denn, du guckst dann irgendwie die Kinovorschau beim nächsten Mal und sagst, genau, der Film war das. Ja. Na? Nee, ein Jahre später. Ein Witz war älteres Ehepärchen. Ne? Er sagt, du Schatz, ich gehe in die Apotheke, ich hole mir Viagra. Sie sagt, okay, na warte, dann komme ich mit. Und dann er so, ja, aber warum? Und sie so, naja, wenn du das verrostete Ding wieder rausholst, dann hole ich mir gleich noch eine Tetanus-Impfung. Okay. Ja. Ich habe tatsächlich einen Screenshot auf meinem Handy. Und da steht nur Leute ohne Probleme. Das Problem ist, mir fällt der Witz dazu überhaupt nicht ein. Der fällt mir sogar ein. Ah, dann erzähl mal. Und zwar, warte mal, kauft jemand ein Auto, ne? Ist beim Autohändler und dann sagt der Autohändler, hier in das Auto können Sie locker 5 Leute ohne Probleme mitfahren lassen. Und dann sagt aber der Käufer, ja, aber ich kenne keine 5 Leute ohne Probleme. Wenn Sie ohne Probleme mitfahren lassen. Ja, also wirklich gute Sachen und Empfehlung total. Der ist im April nochmal in den Wühlmäusen. Mhm. Also mal gucken, vielleicht können wir ja nochmal hingehen. Was ruft der auf? Was der aufruft? Ja, preislich. Achso, waren um die 30 Euro. Okay. Pro Karte. Also Standard-Erlebnispreis. Ja. Ne? Könnt ihr euch überlegen, ob ihr für 30 Euro All You Can Eat macht oder euch den, sein Name war? Sven Benzmann. Sven Benzmann anschaut. Der ursprünglich gebürtig aus Osnabrück oder aus der Nähe von Osnabrück kommt. Ja, wo denn genau? Hat er es verraten? Ja, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Okay, warte, das muss ich jetzt für alle Osnabrücker Zuhörer, die sind natürlich jetzt sehr, sehr, nee, die wissen es ja. Die wissen es vielleicht. Anders, für alle, die von der Stadt Osnabrück schon mal gehört haben und jetzt genau wissen wollen, wo der Sven Benzmann herkommt, werde ich live, ihr kennt das, recherchieren. Und derzeit kann Stefan überlegen. Ja, apropos 30 Euro, mir fällt noch eines. Oh, der hat aber stark abgenommen, kann das sein? Möglich. Er ist 33 Jahre alt und Dezemberkind. Ja. Ja, sagst du dann? Apropos Preise, jetzt gibt es ja die Diskussion oder die Initiativen von einigen Künstlern, dass teure Ticketpreise verboten werden sollen. Weil es teilweise so ist, dass viele Künstler ihre Touren absagen müssen, weil keine Leute kommen. Das ist gerade auch ein Trend von den amerikanischen Stars, glaube ich. Ne? Warum verbietet man denn dann die Ticketpreise so? Denk mal an Taylor Swift irgendwie. Ja. Ich weiß gar nicht, was. Aber bereinigt sich das nicht selber? Wenn es zu teuer ist, geht keiner hin? Ich denke auch, ja. Warum muss man da was verbieten? Das weiß ich nicht. Aber irgendwas habe ich gehört. Das fiel mir gerade so in dem Kontext ein. Ich finde es immer schwierig. Können wir leider nicht vertiefen. Ja. Vielleicht wisst ihr mehr dazu, dann könnt ihr uns das gern mal in irgendeiner Form, könnt ihr mitteilig werden. Genau. Aber ich finde es immer schwierig, in Dinge einzugreifen, die sie selber regeln. Sollte normalerweise so sein, ne? Wenn sie den Hals nicht voll kriegen, sollen sie doch sitzen bleiben mit ihren 200, 500.000 Euro Tickets. Wie mit den Dönerpreisen zum Beispiel. Ja. Aber die steigen halt trotzdem, weil die Leute Döner essen. Ja. Bis sie sagen, nee, jetzt ist die Grenze erreicht. Ja, siehst du. Ganz ehrlich, wahrscheinlich machen die genauso viel Umsatz mit viel weniger Dönern als vor der Preiserhöhung. Kann alles sein. Alles möglich, ne? Also, Sven Benzmann kommt übrigens aus Hagen im Teutoburger Wald. Siehst du. Dass sich bei Osnabrück befindet. Genau. Ja. Habe ich nicht gelogen, ne? Da hast du nicht gelogen, hast du die Wahrheit gesagt. Da ist es doch schon mal gut. Jetzt auch nie bezweifelt, Stefan. Das ist gut, ja. Wann warst du denn zuletzt bei dem Kulturprogramm? Ich kann mich erinnern, wir waren auch mal bei im Mehringhof-Theater, glaube ich. Comedy aus Hamburg, ne? Ich dachte, das wäre der Name. Oh, wie hießen die? Komm, sag mal. Na, Anna Bartling. Nein, und das, Co. Die hatten einen Namen. Ja, ist Hamburger Stand-Up-Komitee oder so. Komitee, ne? War es. Ja, Comedy-Komitee. Genau. Ja. Ja. Ja, das war tatsächlich das letzte Mal, dass ich bei so einem Programm war. Also wird Zeit, dass ich dich mal wieder ein bisschen Kultur hier ziehe. Ich lasse mal was einfallen. Wann warst du denn das letzte Mal im Museum? Über Hause. Hast du mich gerade was gefragt? Ja, achso, du erinnerst dich nicht. Nee. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Achso, nie. Doch. In der Grundschule, Ausflugtag. Nee, das stimmt nicht. Ich war... Oh. Was war denn das letzte Museum? Ah. Vor ein paar Jahren war ich im Museum, und zwar im Chemnitz, weil mein Onkel im Museum arbeitet. Oh, was macht der da? Der ist im Archiv, glaube ich. Was macht der genau? Der pustet den Staub von den Archivalien. Naja, nee, es ist teilweise die Digitalisierung der Objekte. Oh ja, das Na? Ist gerade ein Thema. Das ist ein ziemlich langwieriger Prozess, weil die Museen kommen einfach nicht hinterher. Ja, weil die so viel Krempel haben. Ja, und weil die Stellen halt nicht priorisiert sind, ne? Ja, weil es von öffentlichen Geldern, also kommt ja aufs Museum an, aber ja. Weil es teilweise auch von öffentlichen Geldern bezahlt werden muss. Genau. Oder wird. Und ja, die sind auch, sitzen auch nicht so locker. Richtig, aber deswegen ist es halt schwierig, ne? Aber ich finde es interessant, weil er hat mir das mal gezeigt, so wie das funktioniert, wie er das macht, und hat mir auch mal gezeigt bei einer Ausstellung, wie da sozusagen das alles vorbereitet wird, was dann extra angefertigt wird, ja. Damit auch der Aufbau klappt und so, ne? Muss der dann auch zum Beispiel so Holz- und Schreinerarbeiten irgendwie machen, damit das irgendwie ausgestellt werden kann. Alles schon spannend auf jeden Fall. Und deswegen war ich schon in der kurzen Vergangenheit im Museum auf jeden Fall. Ja, siehst du, ich war schon lange nicht mehr. Nee? So ungefähr 2 Wochen. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab noch Druck. Also ich will unbedingt in die Skulpturenausstellung des Bode-Museums. Okay. Skulpturbaustelle. Genau. Nicht Skulpturbaustelle. Ausstellung. Ach, Ausstellung. Okay, Entschuldigung, du sitzt weit weg. Ja, sorry. Ich höre dich ja nicht. Stimmt. Der Unterschied ist, ich habe Kopfhörer drin. Ich höre dich sehr genau. Gut. Genau, müssen wir den Hörern ja erklären. Ja, nee, genau. Also, ja, Kultur, Stefan. Nee. Ist ja deine Branche. Mir mangelt es nicht an Kultur. Das glaube ich, ja. Ja. Aber ist ja auch mal ein interessanter Einblick, ne? Weil das war ja bis vor ein paar Monaten nicht so. Und jetzt hast du beruflich sehr viel damit zu tun. Was ja, das stimmt, obwohl ich auch so schon sehr interessiert war und auch viel gegangen bin, haben wir des Öfteren ja schon drüber gesprochen. Ja. Am Wochenende, dieses Wochenende, ist langer Tag der Stadtnatur. Ja. Ich hätte sehr gern was veranstaltet. Ich würde es an einem anderen Tag machen. Okay. Ja, du hattest es geplant, aber klappt nicht. Nee, krieg ich zeitlich nicht hin, leider. Schade. Ich werde wahrscheinlich kurzfristig was machen, aber das wird dann auch entsprechend ein kleineres Publikum haben. Naja, aber wie sagt man, du leistest deinen Beitrag, ja. Jetzt hatte ich gerade eine Wortfindungsstörung, ja, genau, du leistest deinen Beitrag dafür und das ist auch toll. Ja. Na, sag rechtzeitig Bescheid, dann können wir das auch. Das wird dir viel zu weit sein. Ja, dann können wir das nicht. Hier droppen. Ach so, nee, ja, ach so, wenn, ja, genau. Also außerhalb dieses Ereignis Tag der Stadtnatur, Lange Nacht der Stadtnatur oder Tag der Stadtnatur? Ich würde sagen, ist auch nicht. Tag der Stadtnatur. Ja, wahrscheinlich Tag der Stadtnatur. Lange Nächte gibt es zum Beispiel die Lange Nacht der Wissenschaften wieder. Du hast gerade gesagt, die Nächte werden immer kürzer. Ja, stimmt. Widerspricht sich, ne? Lange Nacht der Wissenschaft, wann? Genau, am 6.6. Und dann gibt es halt auch noch ein paar Events in Berlin. René beobachtet hier gerade. Da liegt ein halber Vogel auf eurer Terrasse. Wo? René hat einen toten Vogel entdeckt? Nee, es ist Gewöll. Keine Ahnung, guck mal. Ach so, vielleicht der Schwanz abgebissen? Das ist der Kopf. Nee, das ist nicht, der ist zu klein. Nee, ja. Jetzt habe ich Angst. Lange Tag der Quatsch hier, lange Tag der Wissenschaft. Wann? Es war jetzt wissenschaftlich auch. 6. Juni, genau. Die klügste Nacht des Jahres. So. Und ich habe auch mal geguckt, was so im Juni und Juli los ist. Das können wir ja vielleicht unseren Hörern kurz mal erzählen. Fallen dir denn noch irgendwelche Events ein, die eigentlich im Sommer immer so sind? Nee, aber ich lehne mich zurück und lausche deinen Ausführungen. Ich brauche noch Stift und Zettel. Thema Flugzeuge. Ach, die ILA, ja. Die ILA. Wann ist denn die? Die ist diesmal vom 10. bis 14. Juni. Karten ausverkauft. Ja. Aber es wird noch nachgeschoben. Mhm. Genau. Thema Musik. Ja, Thema die, Musik. Die, also Fête de la Musique oder jawohl. Was? Wann ist das Thema? Am 21. Juni. Okay. Ne? Das ist nämlich der offizielle Sommeranfang. Und da ist Fête de la Musique. Kostenloses Open Air, DJs und so weiter. In Parks, Kneipen, spielen Bands. Immer ein Erlebnis auf jeden Fall. Warst du schon mal da? Ja, ich habe also in den, das geht ja schon seit Jahren. Ja, ist ja auch also ziemlich in vielen Städten, ja. Ja, nee, habe ich schon erlebt. Da muss ich auch nochmal einen Sprung zu Osnabrück. Da ist das Maifest. Okay. Das ist auch so ähnlich. Da ist dann auch in der Innenstadt von Osnabrück ganz viele Bühnen aufgebaut. Schön. Ganz viel Musik, richtig gute Stimmung. Ja, und bei der Fête de la Musique finde ich auch cool, dass dann so über die Stadt verteilt, auch so von kleinen bis großen Bühnen alles da ist. Genau, ne? Ich selber hab's noch nicht mitgemacht. Du kannst ja nichts mitmachen. Du musst halt einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Genau. Frankfurt, da ist immer was. Ja, da ist ja auch so ein Kneipenviertel auf jeden Fall, ne? So mit vielen Bars. Ja. Simon Dachkiez, glaube ich, auch. Ja. Ne? Aber ich finde eher interessant, wenn die da wirklich auf der Straße irgendwo ihre kleine Minibühne haben und dann. Ja, also ich habe viele Freunde, die, da sehe ich es dann immer im WhatsApp-Status zum Beispiel, ne, wenn die dann unterwegs sind, das ist immer ganz witzig auf jeden Fall. Da brauchst du gar nicht dabei sein, siehst du, guckst du einfach den WhatsApp-Status. So funktioniert das Leben. Ich war dabei, hab's doch in deinem Status gesehen. dann gibt es ein Event, was jetzt am Wochenende auch schon war, nämlich Staatsoper für alle. Oh. Findet am 24. Juni nochmal statt. Ist so Klassik Open Air auf dem Bebelplatz. Ne? Ah ja, okay. Da wird zum Beispiel Beethoven gespielt und das komplett umsonst. Ich habe aber jetzt am Wochenende auch gehört, im Kritikpunkt, kein Schatten. Die Leute sind der prallen Sonne ausgesetzt. Also wenn das richtig sommerlich ist, dann ist das schon unangenehm, glaube ich. Aber trotzdem ein cooles Event, muss man sagen. René hat ein neues Notiz. Nee, ist kein neues. Das ist habe ich zumindest so noch nicht gesehen bei Stift dir. Stift und Zettel. Weil ich mir gerade notiert habe, am 21. Juni, Fête de la Musique. Ja. Karneval der Kulturen ist ja schon vorbei. Ja, der war jetzt am Wochenende. Vergessen anzukündigen. Habe ich im Intro mit eingebaut und ich war auch in der Stadt am Wochenende. Und in welches Intro? Na, in meinem, hast du mir nicht zugehört, wo ich dich vorgestellt habe. Ach so, nee, da hatte ich ganz kurz Sekunden. Lässt du deinen Text noch durch? Ich hatte mir ist nur aufgefallen, dass die Begrüßung diesmal gar nicht mir galt. Und da, als ich das gemerkt habe, habe ich instant nicht mehr zugehört. Okay, nehme ich mit fürs nächste Mal. Genau. Danke fürs Feedback. Das war kein Feedback, das war eine versteckte Kritik. Okay, verstehe. Genau, dann gibt es noch ein paar Konzerte. Nämlich Helene Fischer ist in Berlin. Guns N' Roses zum Beispiel. Oder Limp Bizkit. Ah ja, und die spielen garantiert in der UA Arena? Nee, die spielen in der Buhlheide. Oh, okay. Ist ganz schön windig hier, wa? Ja, aber es ist trotzdem noch sehr angenehm. Dann ein super Event im Juli, Classic Open Air am Gendarmenmarkt. Das ist auch sehr bekannt. Okay, ist das, das ist auch free? Das ist, steht hier nicht, ob das free ist. Es sind auf jeden Fall Klassik- und Pop-Konzerte. Dann gibt es noch das Lesbisch-Schule-Volksfest oder Stadtfest. Okay. Das Lollapalooza gibt es noch. Nee, warte mal, jetzt klingt das so, als wenn das Volksfest ist. Wie? Nee. Wenn du sagst, dann gibt es noch das Lesbisch-Schule-Stadtfest gibt es, 18.9. Juli. Okay, jetzt hast du die Pause dazwischen gesetzt, die notwendig war, um das nicht mit dem Lollapalooza als eins zu sehen. Dann kommt das am 18. und 19. auch gleichzeitig. Okay. Und eine Woche später ist dann der Christopher Street Day in Berlin. Na? Tja, da wird ja ordentlich gefeiert. Was ist mit WM? Ja, sehr gut. Die ist danke, Stefan, ich liebe es, wenn du mich lobst. Ja, du, Überleitungen sind dein, das kannst du, wa? Wenn du was kannst. Du, ich merke schon gar nicht mehr, wenn ich welche mache, aber schön, dass dich das freut. Ja, definitiv. Die Fußball-WM vom 11. Juni, also 11.6. bis 19.7. die größte WM aller Zeiten, so viele Teams wie noch nie, so viele Spiele wie noch nie. Und Made in USA. Und so viele Länder wie noch nie. Mexiko, ja. USA, Kanada. Ja. Und natürlich haben wir wieder ein Tippspiel. Aber warte. Ich frage ja nicht umsonst. Ja. Gibt es Public Viewing, Fanmeile, irgendwas? Weil man hört Dinge. Ja, in Berlin Fanmeile abgesagt oder ist das nur naja, die war angeblich nie geplant, weil das Problem ist, dass natürlich die Spieler teilweise zu unmöglichen Zeiten sind. Wieso Fanmeile um 5 Uhr in der Früh? Kannst du ein Bierchen und dann auf Arbeit gehen oder wie? Ja, aber es wird jetzt noch überlegt, ob man vielleicht eine Möglichkeit findet, für ein paar Spiele da was aufzubauen. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass findige Gastronomen sich dieses Event nicht entgehen lassen. Das ist ja okay, das hat ja nichts mit der Fanmeile zu tun. Nee, also du kannst ja trotzdem Public Viewen in Restaurants, Kneipen und das ist auch alles genehmigt. Selbst wenn die Spiele lange laufen, darfst du da gucken. Ne? Ah, ja. Und jetzt kommt's, René, das wusstest du nämlich noch gar nicht, weil du die Ankündigungsmail noch nicht hattest. Unser Tippspiel. Ja. Wir haben in diesem Jahr mal wieder, damals war es glaube ich Rudi, vor ganz langer Zeit einen privaten Sponsor gefunden. Und das bedeutet, zusammen mit seinem Sponsoring und mit dem regulären Preisgeld, was wir immer hatten. Oh, René zittert schon. Nee, ich zitter nicht, ich bin gespannt. Ich höre das ja jetzt auch zum ersten Mal. Für die ersten drei Plätze insgesamt 300 € zu gewinnen. Das heißt, der erste kriegt 150, der zweite 100. Stefan, ey. Und der dritte 50 €. Ich verneige mich vor dir. Bam. Ja, an der Stelle nochmal herzlichen Dank. Er will natürlich anonym bleiben. Achso, okay. Ne? Okay. Aber es ist jemand, der schon länger beim Tippspiel mit dabei ist und der die letzten 10 Jahre gewonnen hat. Nein. Warum kommst du immer auf diesen fiesen Gedanken? Nein, der freut sich auf jeden Fall und hofft natürlich, dass es ein Anreiz ist, alle mitzumachen. Wie ist das? Gilt das Preisgeld nur für die Leute, die in dem quasi in dem es gibt ja den allgemeinen Tippkreis? Genau, den allgemeinen Tippkreis. Für Firmen und so, wenn da eigene Tippkreise existieren, muss man selber was aus. Aber ich kann mit meiner Firma mich auch melden und kann sagen, ich möchte einen eigenen Tippkreis. Genau. Und ich könnte dann im Gemeinschaftstippkreis von irgendwas ist doch immer mitmachen. Richtig. Und gleichzeitig in meinem Firmentippkreis. So ist es, ja. Und ich brauche nur einmal tippen. Richtig. Oder muss ich? Nein. Also so ehrlich muss man schon sein, ne? Man tippt jetzt nicht in zwei Tippkreisen unterschiedlich. Nein, die Tippkreise unterscheiden sich nur theoretisch in einer Punktewertung. Du kannst aber dieselbe nehmen. Und hast eine eigene Tabelle. Wo hast du das schon? Ein Tipp und du kannst in so viele Tippkreise reintippen, wie du lustig bist. Das ist cool, ne? Da könnt ihr natürlich auch euer eigenes Preis ausloben. Ja. Und meine Firma macht natürlich auch wieder mit. Die ist im Irgendwas ist doch immer Tippkreis oder macht deinen eigenen? Beides, ja. Ah ja. Haben wir letztes Mal auch schon gehabt. Ja. Okay, das ist schön. Da freue ich mich. Die Konkurrenz wächst. Stefan, wollen wir dieses Preisgeld nicht in einem Tippkreis machen, wo nur wir beide sind? Nein, natürlich nicht. Mal gucken. Nee. Es ist auf jeden Fall, ich bin ja auch nicht so der Fußballfan. Natürlich ist die WM immer interessant. Das ist aber genau die beste Voraussetzung. Da macht so ein Tippspiel auch tatsächlich sehr viel Spaß. Ja. Muss man dazu sagen. Genau. Also, ihr habt noch ein bisschen Zeit, weil... Ost-Tippspiel.de, ganz wichtig. Ost-Tippspiel.de? Ja. Tipp mit Doppel-P? Ja. Wie Stopp. Okay. Wir haben, wenn der Podcast erscheint, noch knapp eine Woche. Könnt ihr euch das noch überlegen? Ja, genau. Am 1.6. erscheint der Podcast, am 11. kommt er raus. Also knapp anderthalb Wochen. Na, seht ihr. Noch genug Zeit. Also, Mail an? Mail an? Nee. Achso, man geht auf die Seite. Man geht auf die Seite ost-tippspiel.de und registriert man sich, wenn man noch nicht Account dabei war. Beantragen. Gut. Genial. Ich freue mich drauf. Wunderbar. Ich bin auch sehr gespannt. Ja. Hast du denn zuletzt mal was gewonnen? Irgendwie Lotto oder? Ja, ich habe zuletzt beim DEL-Tippspiel gewonnen. Du warst Zweiter, ne? Ich weiß gar nicht, wer Erster war. Ich glaube, du. Ah ja, schön, dass du es nochmal sagst. Ja. Ja. Aber es war knapp zwischen uns beiden. Ja, ich hab ein paar Spiele nicht getippt. Das hat dir natürlich. Taktisch gewählt. Teilweise getippt zum Schluss, um mich noch irgendwie. Nee, gar nicht. Nee? Nee. Achso, die Eisbären sollten absichtlich verlieren. Okay. Verstehe. Nee, wenn ich dir sage, ich habe einfach zufällig getippt, würdest du mir das abnehmen? Nee. Gut. Habe ich aber. Okay, na gut. Ich habe doch keine Ahnung von dem. Ja, war trotzdem knapp. War spannend und diesmal auch ein anderer dritter Platz. Ist das sonst immer der gleiche? Nee, aber es gibt ja so die Stammsieger. Aber diesmal hat sich jemand vorgeschummelt und das fand ich sehr gut. Ah ja. Na? Genau, und da geht es ja im September dann auch weiter. Im September ist DEL? Hast du gehört, dass die Berlin Capitals wiederbelebt wurden? Ach echt? Mit Gerichtsbeschluss. Okay, nee. Ja, also in Berlin-Lankwitz, im Süden von Berlin, gibt es nämlich eine Eishockeymannschaft von dem von Berlin-Preußen. Ehemals BSC Preußen. Genau, die gehören immer noch. Capitals umbenannt worden mal. Ja, aber die gehören immer noch zu den Sportvereinen quasi, würde ich behaupten. Und wir hatten nämlich neben Union und Hertha auch im Eishockey immer ein gutes Derby zwischen Eisbären und Capitals. Ah ja, okay. Ich weiß gar nicht, wann die dem Untergang geweiht waren. Das, aber das war schon lange her, ja. Es muss um die Jahrtausendwende gewesen sein. Ja, kann ich jetzt so genau nicht sagen, aber ich kann mich auch noch erinnern. Ja, ich kann mich erinnern, weil ich habe beim Fernsehen gearbeitet und da gab es einen Arbeitsplatz, damals noch die Matz. Ja. Ne, magnetische Aufzeichnung, das heißt, da waren ganz viele Rekorder, in denen dann die Einspielungen gemacht wurden. Und auf diesem Platz wechselten sich zwei Kolleginnen immer ab. Okay. Die eine war Eisbären-Fan, die andere war Capitals-Fan. Okay. Kannst du dir vorstellen, was da an Aufklebern immer an den Geräten abkommt? Ja, okay, ja. Genau. Nee, und die werden, die nehmen den Ligabetrieb wieder auf und mal gucken, wie lange sie brauchen. Sie haben schon angedroht, sie fangen in der Landesliga an und werden sich jetzt nach oben spielen. Bin gespannt, wann sie in der DL angekommen sind. Ich finde, Berlin hat so ein zweites, also so ein Derby in einer anderen Sportart, in einer zusätzlichen Sportart den Fußball verdient. Ja, warum nicht? Gab es ja früher auch, ja. Wie ist es, ist Fußball aktuell die einzige? Da gibt es ja kein Derby. Doch, Hertha und, ach so, stimmt. Der verschiedene Ligen. Hertha stellt sich ja zu doof an, ja. Du hast recht. Die Derby-Zeiten sind da aktuell vorbei. Gibt es noch andere Sportarten? Nee, Handball nicht, nee. Volleyball nicht. Nee. Und mehr gibt es ja gar nicht, außer Würfelpoker. Ja, na gut, im Volleyball ist es eher so ein, also da gibt es ja in Berlin Derby, aber das ist eher so klein gegen groß, ne? Also BR Volleys gegen VCU Berlin. Und es gibt das Berlin-Brandenburg-Derby, BR Volleys gegen die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen. Ach so. Aber das ist halt Bundesland, ne? Ja. So ist das. Ja, nee, gut. Ja, hast du noch was aus Osnabrück? Nö. Nicht? Nö, ich glaube, nö, nee. Was sagt denn die Uhr? Sind wir? Die Uhr, also ganz ehrlich, Stefan, die Uhr, die spricht gerade zu uns. Die läutet hier schon eine ganze Weile. Oh, meine Zettel fliegen weg, das gibt's ja nicht. Es ist heute so windig. Also die Sendeuhr sagt, wir haben noch 22 Minuten und 51 Sekunden. Hast du mal wieder ein paar schöne Fernseh-Streaming- oder irgendwas Tipps? Das ist eine sehr intelligente Frage. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt hatte, dass ich aktuell Most Wanted gucke. Nein. Ja, Most Wanted, kenne ich ein Spiel, Need for Speed, Most Wanted. Ja, das stimmt. Nee, und zwar ist das von Otto Karasch, a.k.a. Bulletproof. Ich wollte gerade sagen, dann hast du bestimmt schon 30 Mal erzählt. Ne, wahrscheinlich, ja, aber ist jetzt ja geclaimed von Join. Okay. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob die das auch produzieren, aber ist trotzdem unterhaltsam. Also ganz kurz, eine Traube an Leuten, wollte ich fast sagen. Ein paar Leute werden in orangefarbener Gefängnisuniform, wie es sie in Deutschland wahrscheinlich gar nicht gibt, auf der im Ruhrgebiet ausgesetzt und müssen dann vor einem Team an sogenannten Huntern, namentlich Schradin, kennt man als Moderator von TM3, glaube ich. Ist ja schon uralt. Schradin. Ja, keine Ahnung. Okay, kennst du nicht? In der YouTube-Szene. Die müssen irgendwelche Aufgaben lösen, oder? Nee, anders. Also Otto Bulletproof, Schradin und Joey Kelly müssen diese, ich weiß gar nicht, wie, lass es 10 Leute oder so sein, finden. Okay. Dazu haben die Leute, die da halt in ihren orangenen Uniformen flüchten, die sind also sehr auffällig, die haben eine fette Telefonnummer auf dem Rücken, das heißt, man kann anrufen und kann sagen, ey, ich habe den in Düsseldorf gesehen. Mhm. Genau, das ist auf dem Marktplatz. Kann sein, dass du schon mal berichtet hast. Es kommt mir bekannt vor. Ja, oder sie haben halt alle 20 Minuten, glaube ich, ist es, bekommen sie den Standort und die fahren dann eben quer durchs Ruhrgebiet und versuchen die zu finden mit einer erstaunlich guten Fängerquote. Und mit dabei ist unter anderem Babbel, der Fußballer mit seiner Frau. Markus Babbel, ja. Jürgen Milzki, okay. Big Brother. Ja. Dann so ein paar Leute aus irgendwelchen Love Island Sendungen oder so. Hm. Janine Kunze. Ja. Heißt sie so? Hausmeister Krause. Genau. Und die Ex-Frau von Dumont. Miriam Dumont. Okay. Ich weiß nicht. Ja, kann man sich angucken. Also gibt schon, ich glaube, 3 Staffeln oder so. Ich fand es sehr unterhaltsam. Okay. Ja, es läuft ja auch gerade wieder dein in Anführungszeichen Lieblingsformat auf Amazon Prime. Was denn? LOL. Ne, ich mag das gar nicht so. Ja, ich finde es mittlerweile auch. Also für mich, ganz ehrlich, ich finde es völlig gestaged und gefaked. Ja, ja. Also, ja. Ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht von dem, was aktuell von Fernsehsendern produziert wird. Ja. Und von dem, was YouTube produziert. Also nicht von YouTube, sagen wir, nicht enttäuscht, sondern da muss ich sagen, die können mehr als mithalten mit dem, was, zumindest so eine Formate. Ne? Ja. Ja, wobei ist es so, dass du dich vor so einen Streaming-Dienst setzt und lange durchscrollst oder siehst du genau, was das ist es, das gucke ich mir jetzt an? Also ich sag mal so, ich habe die Leute, wo ich weiß, dass sie gutes Zeug produzieren und das gucke ich mir an, ja. Okay, bei mir geht es oftmals so, das ging mir bei Disney Plus so, im Moment auch so ein bisschen bei Netflix, wenn ich da so durchscrolle. Gefühlt ist da nichts. Ja, denke ich, langweilig, interessiert mich nicht, was soll ich da gucken? Also so eine Situation erlebe ich öfter. Ne? Also natürlich haben die coole Sachen möglicherweise, aber ich bin da, glaube ich, die falsche Zielgruppe. Ja, ich habe gerade mal geguckt, ich war nämlich auch so überrascht von einem öffentlich-rechtlichen, von einer öffentlich-rechtlichen Produktion. Ja. Und zwar Werwölfe hatten wir, glaube ich, in einer vergangenen Folgen. Hatte ich dir empfohlen? Die zweite Staffel. Achso, du hattest mir tatsächlich empfohlen. Hattest du es zu Ende geguckt? Nee. Okay, also ich fand es mega. Und die zweite Staffel war ja angekündigt. Ich habe gerade mal geschaut. Aktuell für Herbst. Für Herbst, okay. Was ich gelesen habe, was ich aber nicht habe, Apple TV. Ja. Die haben ja die ganzen Rechte an ihren Peanuts-Sachen. Ne? Ich bin ja so ein totaler Snoopy-Fan, schon immer gewesen. Okay. Und da gibt es jetzt wohl auch neue Sachen demnächst. Habe ich auch gelesen. Ich suche noch jemanden, der Apple TV hat. Ich hatte mal gehört, dass die Peanuts nicht von jemand anders gezeichnet werden durften. Mhm. Und deswegen mit dem Tod des Zeichners. Ja. Diese dann kein Nachschub gekommen ist. Okay, darf nichts Neues dann mehr. Ich bin nur gerade, weil du ja, also das wäre ja dumm, so eine Marke, die sich etabliert hat, dann nicht weiter zu nutzen. Ja, aber das kann ich mir aber nicht vorstellen. Nee, also, kann ich mir, aber es war für Film und Fernsehen, so, weil geht es um die Bücher oder so, weil der hat ja selber früher auch Bücher rausgebracht und so, ne? Ja, nee, also ich finde jetzt auf Anhieb tatsächlich nichts. Lediglich in dem Zusammenhang, dass das private Abzeichnen von Peanuts-Figuren für den für die Veröffentlichung verboten ist, logisch. Aber das gilt ja für alles. Ja, gilt ja für alles. So ist das. Ja. Was ich noch empfehlen kann, was ich gesehen habe, das hatte ich dir, glaube ich, auch gesagt, ne? Cassandra. Ja, habe ich gesehen. Netflix. Netflix, sehr gute Serie, ja. Wirklich, ne? Gut. Also fass mal kurz zusammen. Ist das eine deutsche Produktion? Es ist eine deutsche Science-Fiction-Thriller-Miniserie. Ja. Sprung in die 70er Jahre. Vom Setting erstmal super optisch geil ansehbar. Genau. Sehr gut. Und passt ja auch so ein bisschen zum KI-Hype. Genau. Geht um Smart Home. Das gefüttert ist mit dem Geist der darin lebenden Hausfrau. Der ehemaligen lebenden Hausfrau. Oder ich glaube, die Familie wohnt noch da. Genau. Und das Haus ist quasi jetzt die Mutter, die in jeglicher Art da auf einem Bildschirm erscheint, Türen auf und zu machen kann. Und es ist sehr thrillerlastig, ja. Ja, also letztendlich wird die wieder zum Leben erweckt, diese KI, ne? Weil eine Familie in das Haus zieht, was lange leer stand. Und dann wird die reaktiviert sozusagen. Und das erinnerte mich ein wenig an Friedhof der Kuscheltiere. Ah, okay. Weil auch da wird ja die Hauskatze überfahren von einem Auto. Habe ich nicht gesehen. Und dann, pass auf, abstrakt gesehen ist es genau dasselbe Thema. Ja. Die tote Katze wird auf einem Indianerfriedhof vergraben, wo sie dann wieder aufersteht. Ja. Und augenscheinlich dieselbe Katze ist. Aber ist sie natürlich nicht. Okay, sie ist eine fiese, hinterhältige, mordlüsternde Kopie. Friedhof der Kuscheltiere ist von wann? Oh Gott, das ist sehr alt. Und pass auf, jetzt kommt sie mich. Bevor die, die Besitzer der Katze das mitbekommen haben, was die haben nur gesehen, Katze begraben auf dem Friedhof und die kommt wieder raus. Ja. Ich glaube, das Kind wird vom Auto überfahren. So war es. Und ist noch schlimmer. Sie bringen das Kind zu dem Friedhof und dann hast du quasi dasselbe wie bei Cassandra. Ah, okay. Friedhof der Kuscheltiere. Ich kann dir nur was zur Art der Katze sagen, aber nicht zum an der Friedrich der Kuscheltiere habe ich. Friedrich das Kuscheltier. Friedrich das Kuscheltier. Die Katze ist ein Kartäuser. Mhm. Das sind diese Katzen, die bei Schäber immer ja. sehr knuffige Tiere. Kartäuserkatzen. Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King. Ah, okay. Ist aus dem Jahre 1983. 83 war das schon. Und gilt als das kommerziell erfolgreichste Werk des Autors. Mhm. Da wird es aber mal Zeit für eine moderne Fassung, oder? Ja, kommt bestimmt. Jetzt, wo du es gesagt hast. Jetzt haben wir es gedruckt. Jetzt hast du ein paar Leute geweckt. Ja, ich denke auch, ne? Also ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Dann habe ich noch einen Tipp. Allerdings wird der nicht mehr in der Mediathek verfügbar sein, fürchte ich. Night Sleeper ist eine BBC-Serie. Wollte ich gucken. Ja, 6 Teile. Ist in der ARD-Mediathek gewesen? Ja. Ein 6-teiliger Echtzeit-Thriller um Hackjacking. Da wird quasi ein Nachtzug gekapert durch einen terroristischen Cyberangriff. Ist eine Serie? Ist eine Miniserie. 6 Teile. Nee, keine Miniserie, 6 Teile einfacher. Staffel 2, warte mal, ich glaube fast. Doch, ich hab sogar angefangen zu gucken. Okay. Ja, habe ich geguckt. Und, was sagst du? War okay. Ich fand's auch okay. Die Kritiken waren berechtigt, weil da waren viele Sachen, die ein bisschen unlogisch waren und aber trotzdem war es gut gemacht, fand ich. War jetzt nicht schlecht. Ja. Kann man mal schnell durchgucken, ja. Na? Ja, aber habt ihr doch für die warmen Tage, falls ihr nicht raus genau. wollt, gute Tipps von uns. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Eigentlich müssen wir das im Winter eigentlich machen. Eigentlich sitzt man ja bei so einer Jahreszeit eher auf seinem Balkon. Wie sieht es denn da aus in der Balkonfront? Ja, der Balkon ist noch nicht da. Würde aktuell noch tief nach unten gehen. Ja. Schaffst du es noch, den Sommer darauf zu verbringen? Werden wir sehen. Traust du dich eigentlich auf den Balkon zu gehen? Auf den Balkon? Balkon. So. Na, warum nicht? Nein, also mein Wohnungsmodernisierungsprojekt geht stetig voran. Wann ist Ziellinie angedacht im Moment? Na, die gesamten Modernisierungsmaßnahmen gehen ja bis Februar. Aber ich meine für den Balkon. Für den Balkon. Also morgen findet der nächste Schritt statt. Morgen findet nämlich der Schnitt statt. Morgen kriege ich eine Balkontür. Okay. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung für den Balkon. Ja, aber du weißt noch nicht, wann der fertig da hängt. Nein, aber ich denke, bei uns haben sie ja angefangen, das ist ja ein größerer Block, ne? Ja. Und deswegen werden wir wahrscheinlich auch die Ersten sein, die den dann kriegen. Und ich hoffe, dass es noch, ja, vielleicht so im August oder so, okay. September soweit sein wird. Kannst du dich schön im Winter auf deinen Balkon setzen? Ja, auf meine Loggia, meinst du? Ja. Ich suche noch jemanden zum Fensterputzen. Wird es da nicht vorbeikommen dann? Nee. Auf jeden Fall, ich habe meinen... Hast du Maße für den Balkon? Ja, ich habe geguckt, ich glaube 2,50 Meter tief. Nee, doch, 2,50 Meter ja, irgendwie. Doch. Und 3,40 Meter breit, glaube ich. Okay. Das klingt geräumig. Ja, bin gespannt. Ja, krass. Bin gespannt. Aber du wohnst ziemlich hoch, ne? Ich wohne im 8. Stock, ja. Okay, konntet ihr aussuchen, ob der verglast ist? Nein, die sind verglast automatisch. Ach, die sind gar nicht offen? Naja, aber kannst ja das Glas zur Seite schieben. Okay. Ob es das jetzt gebraucht hätte, weiß ich nicht. Also mir hätte auch ein normaler Balkon gereicht, aber ja. Gut. Ich kann mich nämlich erinnern, ich stand mal vor der Entscheidung, als eine Sanierung war, ob der Balkon verglast werden soll oder nicht. Mhm. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass nicht besser ist. Ja. Ist vielleicht im Winter ein Vorteil? Aber im Winter gehst du auch nicht vom Balkon, weil kalt bleibst trotzdem. Ja, aber dann kannst du das ja als Raum nutzen. Ja. Aber ja, hat alles Vor- und Nachteile. Und aktuell habe ich, wie gesagt, alle meine Möbel in sozusagen abgedeckt, weil ich fürchte, es gibt ordentlich Dreck morgen. Ja. Aber das sind ja Experten. In jeder Ritze wirst du es haben. Ich bin gespannt. Den Staub vom Schneiden des Stahlbetons. Richtig, richtig, ne? Oh, das wird stinken. Kann ich jetzt schon versprechen. Ja, mal gucken. Ich denke mal, so 4 bis 6 Stunden werden sie brauchen und dann ist der Fall erledigt. Na, wo ist das? Gut. Ja, aber danke der Nachfrage, ja. René. Schön, dass du dich um mich bemühst. Ja, nee, ich wollte ja, das ist ja auch ein großer Schritt, so ein Balkon. Ja, ich bin gespannt, wenn man bis jetzt nie einen Balkon hatte und plötzlich einen hat. Also eine Wohnung ohne Balkon macht irgendwie gar stört mich Sinn. Überhaupt nicht. Kannst auch rausgehen. Ja, aber nicht auf dem Balkon. Nee, das stimmt. Aber euer Balkon ist ja auch sehr schön, ja. Ja, du musst mich dran gewöhnen, weil er zu hoch war. Ach so? Ja, ja, ich hatte die erste Mal, hatte ich da Schwierigkeiten drauf. Okay, aber jetzt bist du schwindelfrei oben. Mittlerweile geht's, wenn ich auf allen Vieren rausgehe, dann ist alles gut. Habe ich gemerkt, du hast das Essen mir damals, mein Fleisch vom Grill immer auf allen Vieren serviert, ja. Ja. So ist das. Gut, ja. Wir müssen jetzt noch 9 Minuten. Das ist ja kein Problem. Füllen. Müssen wir nicht. Wir haben Pausenmusik vergessen. Oh, ja, super. Wir Deppen, ey. Ach, René. Weißt du, wir wollten das neu machen und gleich in der zweiten Folge. Also, ja, weil wenn hier sich so viel ändert, keine Witze mehr? Na, Witze kommen ja jetzt. Wie? Na, wir haben ja Kinderwitze. Ach so, wir haben Kinderwitze. Ja, okay, wir erzählen aber keine Witze. Und wir haben eigentlich, ja, dann hören wir das Pausenmusik beim nächsten Mal. Ja. Ihr könnt euch also freuen, nächste Ausgabe mit Marc. Genau. Sehr wahrscheinlich. Und sehr wahrscheinlich mit Pausenmusik, wenn wir dran denken. Genau. Dann würde ich sagen, dann gehen wir doch gern zu den Witzen über. Da gibt es jetzt Witze, ne? Und da muss ich erstmal sagen, vielen Dank an die Kinder eines meiner Chefs. Ja. Weil die haben noch vorgestern Abend losgelegt und mir, ich glaube, 30 Sprachnachrichten geschickt, okay, die ich mir erstmal anhören musste. Und da haben wir ein bisschen Material, ne? Das heißt, also, jetzt kommen mehrere Witze? Wir können von jedem 2 spielen, wenn du möchtest. Ja, können wir machen. Ja, machen wir das so. Die Zeit haben wir. Ja, dann erstmal vielen Dank an Luise und Karl, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ein paar Witze. Das ist jetzt your time to shine. Richtig. Und das sind Flachwitze. Das sind Flachwitze, okay. Und die spielen wir jetzt hier live ein und ihr hört die einfach mit. Wir fangen an mit Luise. Wie heißt ein Hund ohne Beine? Egal, wenn man ihn ruft, kommt er eh nicht. Ja. Ja. Sehr gut. Egal, wie leer du im Kopf bist, manche Leute sind Lehrer. Stimmt das? Ja. Egal, wie leer du im Kopf bist, manche sind Lehrer. Das war schon zu meiner Schulzeit ein Witz. Richtig. Ich glaube, der ist zeitlos, ne? Den hatte ich in der Mickey Maus. Okay. Die Mickey Maus. Ja, die Mickey Maus. Ja, krass. Ich hatte ein Mickey Maus Abo. Wirklich? Von 1989 bis 1993, glaube ich. Okay. Ich habe sie alle noch. Hast du noch? Wir können daraus Witze lesen, ja. Ne, bring mal mit, ja. Ja, danke, Luise. Und hier kommen die Witze von Karl. Wie nennt man einen Hund, der zaubern kann? Ein Labrakadabrador. Ja, sehr gut. Wer ist grün, schlau und stellt viele Fragen? Günter Lauch. Siehst du? Was machst du, wenn du im Dschungel auf einen Tiger, Jaguar und Löwen triffst? Du steigst in den Jaguar und fährst weg. Ja. Ja, gut, da hat Karl doch 3 Witze erzählt. Aber es macht nichts. Waren super Witze, fand ich. Ja, also wenn ihr Kinder habt, die Witze erzählen können, dann immer her damit. Ja, also es macht doch Spaß. Und die Weil Kinder wir lassen sind, jetzt die Kinder für uns arbeiten. Ja, die sind gut beschäftigt. Und wie es auch in der letzten Folge mit Milan war, am Anfang ein bisschen Aufregung. Und dann haben die aber ganz viel geschickt. Ja. Und ich sag dir, wenn eins dieser Kinder mal Comedian wird, dann wird er sagen, meinen ersten öffentlichen Auftritt hatte ich bei Irgendwas ist doch immer. Genau so ist es. Also, her mit euren Witzen. Danke, Luise und Karl. Und wir haben noch ein paar Witze von euch. Die kommen dann demnächst mal in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall. Wunderbar. Na? Gut, dann machen wir den Sack für heute zu. Können wir gerne machen. Das war wieder mal sehr, sehr, sehr entspannt mit dir hier. Ja, sehr gerne. Na? Super chillig. Und ach, scheiße, ich muss ja noch nach Hause heute. Ja. Wieso? Nee, kann ja hier nicht sitzen bleiben. Nee, du kannst auf diesem Balkon hier nicht sitzen bleiben. Du kannst bald auf deinem eigenen Balkon sitzen. Genau, und René, wir müssen nochmal kurz zu DM hier. Warum? Weil ich habe gerade eine Mail bekommen, dass mein Hochzeitsgeschenk, ich bin ja im Juli bei einer Hochzeit. Ja, ist doch noch ein bisschen hin. Bei einer Hochzeitsfeier, ja, ich habe aber schon die Karten bei DM bestellt. Habe ja eine Hochzeitskarte gemacht. Ach so. Können wir gleich abholen, zeige ich dir dann. Ah ja, okay. Na? Dann gehe ich jetzt noch ein bisschen mit Stefan shoppen. Richtig, und dann fahren wir nach Hause. Ja. Ihr genießt das schöne Wetter Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ja, also dann bis dahin. In 2 Wochen macht's gut und genießt den Sommer. Genau. Der bis noch dann. Nicht ist. Jo. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Dann geht's los. Bereit? Yes. Warst du beim Friseur? Nee. Nee, müsstest mal wieder, wa? Nee, ich war. Nee? Na gut. Auf geht's. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Nee, wir warten nochmal, bis der Zug weg ist. Ist sonst zu laut. Gut, auf geht's. Na? Nee, 5 Jahre später. Ein Witz war, älteres Pärchen, ne? Er sagt zu ihr, du Schatz, ich gehe in die Apotheke, hol mir Viagra. Und dann sagt sie, na gut, ich komme mit. Und er so, aber wieso, was willst du denn in der Apotheke? Und dann sagt sie, jetzt mal, warte mal, die Pointe fällt mir gerade gar die nicht Pointe, ein. Ja. Die Pointe, ja? Die Pointe, ach Mist, jetzt habe ich den, ach doch, na klar, pass auf, ich setz nochmal an, ja? Ja, mach nochmal. Das schneiden wir raus, das hört man ja gar nicht, nur in den Outtakes. Komm, wir wissen nur, dass du keine Witze erzählen kannst, also alles gut. Also älteres... Bin ich so. Aber das ist ja dein Kabel, ne? Ist ja, nicht aber das hat irgendwie... Jetzt, es rauscht nicht. Wenn ich mich so setze, rauscht es. Wenn ich na mich toll. So... Ja, dahinter ist irgendwas, ich weiß, ja. Hatten wir doch schon letztes Jahr. Das ist eine Riesenantenne in Wirklichkeit. Nein. Das hier, hier wird bestimmt irgendwas gesendet. Ja, die Russen. Also, warte, ich halte mal den Timer an. Ich mach's einfach. Welchen Knopf musst du jetzt drücken? Einfach den Ausschalter. Bam. Ich sage, heute senden wir von einem Balkon. Okay. Wie heißt ein Hund, der zaubern kann? Aka la pacadapador. Genau. Nee, du darfst den Witz noch nicht spoilern. Wie heißt ein Hund ohne Beine? Ist egal, er kommt eh nicht, wenn du rufst. Günther Lauch. Gut, wunderbar. Ja? Ja, das ist es. Und dann geht's. That's it. Dann drück mal auf die STOPP-Taste. Sch- sch- sch-